Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Der deutsche Schäferhund Rintintin war in den 1920er Jahren ein ganz großer Filmstar. Er wurde sogar als bester Hauptdarsteller für einen Oscar nominiert. Beim Auszählen der Stimmen stellte sich heraus, dass er einen derartig erdrutschartigen Sieg erringen würde, dass er alle Mitnominierten bei weitem schlagen würde. Also hat die Academy ihn kurzerhand ausgeschlossen und ihm einen Sonderpreis verliehen. Seitdem fristen Filmhunde ein Schattendasein bei Schauspielpreisen. Dabei ist die Filmgeschichte sehr reich an großen Hundeleistungen auf der Leinwand. Auch Hartwig Tegeler hat seine 5 Lieblingshundedarstellungen für uns in seiner Top 5 zusammengestellt. Würden Sie jetzt den Film starten? Ich würde den Hund nicht anfassen. Er mag das nicht, wenn man ihn streichelt. Oh, ist der aber süß. Hören Sie, der Hund kann nur getötet werden. Lust auf den Film? Platz 5. Man nennt mich Hondo von John Farrow 1953. Sam ist Hondos wirklich bester Freund. Gestern Abend haben wir oben im Gebirge gelagert. Aber der gute Sam witterte wieder Apachen und weckte mich. Und wenn die Indianer dem Cavalry Scout, gespielt von John Wayne, an den Skalp wollen, geht Sam den seinerseits an die Kehle. Dabei ist dieser Hund, aber ist das jemals anders im Kino, vor allem wohl feile Projektionsfläche. So sind der rehäugigen Farmersfrau zunächst die Leviten zu lesen. Sie dürfen mir nicht böse sein, Mrs. Law. Aber ich möchte nicht, dass Sie ihn füttern. Sam ist selbstständig. Er braucht niemanden. Und so soll es auch bleiben. Es ist besser für ihn. Ab Mitte des Films ist Hondo Sam dann verschwunden. Laufe, Sam! Er taucht auch nicht wieder auf, konsequent. Hondo hingegen wurde am Ende von der Blonden eingefangen. Wo waren Sie heute zwischen 3 und 4 Uhr morgens? Im Bett. Allein? Nein, mit Ludwig. Platz 4. Griesnockerl-Affäre von Ed Herzog, 2017. Ist das Ihr Lebensgefährten? Aus der Süß. Name Hund. Meint Eberhofer zur brünetten Polizistin, die ihn des Mordes überführen will, was Eberhofer erotisch heftig entzündet, obwohl er ja eigentlich Susi hat. Und Ludwig. Dieser wunderbare Freund des Dorfpolizisten, strubbelig, immer hungrig, hat, wenn ich mich nicht täusche, bei der Suche nach dem Mörder als einziger immer den Überblick. Er schaut zudem weise, voller Leere. Eberhofers Menschenfreund Rudi hat da in die zweite Reihe zu treten. Ich finde es total unprofessionell, dass du den Ludwig mitnimmst. Das ist ja eine seriöse Personenobservierung und nicht ein Familienausflug. Der Ludwig ist ein 1A seriöser Wachhund. Gell, Ludwig? Platz 3. The Artist von Michel Hazanavicius, 2011. In guten wie in schlechten Zeiten. Das gilt idealerweise nicht nur für eine Ehe, sondern auch, da allerdings einfacher, instinktgeleiteter, für die Beziehung zwischen George, dem Stummfilmstar auf Höllenfahrt am Ende seiner Karriere, und Jack, seinem Jack Russell Terrier. Als George, vom Publikum vergessen, nur noch säuft und seine alten Filmrollen inklusive seiner Wohnung anzündet, wird er von Jack gerettet, indem der einen Polizisten holt. So, wie es sich in einer wahren Freundschaft gehört. Schluchz. Oh, ist der süß. Platz 2. Der Zauberer von Oz von Victor Fleming, 1939. Dorothy, Judy Garland, hat Sorgen, denn die unfreundliche Nachbarin will ihrem geliebten Hund Toto an den Kragen, was ich als Katzenbesitzer verstehen kann, denn Toto jagt immer Mrs. Galschs Kater. Aber gut, das ist eine Frage von Ethik, Moral, Philosophie und Weltsicht. Die einen sagen und die anderen eben. Jedenfalls trifft Dorothy eine Entscheidung. Oh, sie wird dich wiederholen wollen. Wir müssen weg von hier. Und so, Toto sei Dank, kommen wir zu diesem wunderschönen All-Time-Favorite. Zurück aus dem Regenbogenland nach dem Sieg über die Hexe mit Toto, natürlich dem kleinen Racker. Es ist nirgends besser als daheim. Da ist die Welt wieder in Ordnung. Was für Ben, den Hollywood-Produzenten, keineswegs gilt, als er seinen aktuellen Film und vor allem dessen Ende vor Studiochefin Lou verteidigen muss. Denn da Platz 1 wird nicht nur Sean Penn erschossen, sondern auch Inside Hollywood von Barry Levinson, 2008. Auch sein Hund. Oh, ist der süß. Sie haben richtig gehört. Sein Hund. Den Hund zu töten, oh Mann. Wenn der Hund getötet wird, meint Lou, kostet mich das 15 Millionen. Der ebenfalls anwesende und ausrastende tablettensüchtige Regisseur hat die hollywoodianischen Machtverhältnisse nun hier wirklich nicht verstanden. Eins ist klar, der Hund stirbt! Das glaube ich nicht. Am Ende liegt der Hund dann doch in seinem Blut, zumindest in der Version, die vor dem Cannes-Premierenpublikum läuft. In der anderen... Gell, Ludwig? In der anderen ist er quietschfidel und bellt munter weiter, auch wenn er, wie in Inside Hollywood, zwar nur Sidekick, aber trotzdem dramaturgisches Zentrum ist. Wir lernen, ein toter Mensch auf der Leinwand geschenkt, aber ein toter Hund, nein, das geht gar nicht. Gell, Ludwig? Aus der Süß. Mehr Filmhunde können Sie dann ab Donnerstag sehen in Wes Andersons Isle of Dogs. Die sind dann allerdings animiert.